Dann einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir reden heute mal wieder über KI in unserer Subreihe How to AI. Und hier haben wir den Christian. Christian, wer bist du und was machst du? Guten Tag alle zusammen. Erstmal Oliver, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier mit dir ein bisschen zu quatschen heute. Wer bin ich, was mache ich? Gute Frage. In erster Linie bin ich Familienvater. In zweiter Linie Gute Reihenfolge, Unternehmer, habe einige. gute Ich Reihenfolge. wünsche in Realität das auch so, was die Zeit Ja, also wir betrifft. sagen das einfach immer nur, ne? Ja, genau. Genau. Vielleicht wird, Nein, wenn man es nein. oft genug sagt, wird es ja Realität. Genau, Sorry, da man muss ich muss jetzt sich eine einfach Geschichte wünschen. dazwischen schieben. Ich habe mal mit einem im Zug geredet und hat mich irgendwie vollgequatscht und hat auch irgendwas Komisches gemacht und so, und er hatte seine Kids dabei. Und hat er gesagt, ja, man muss vorsichtig sein, was man sich vom Universum wünscht. Also so in der Kategorie war der. Und er hat sich eben mehr Zeit mit seiner Familie gewünscht. Und er wurde halt, er hat dann irgendwie Herzprobleme gekriegt und sonst irgendwas, war Frührentner. Hat er gesagt, jetzt habe ich mehr Zeit mit meiner Familie, aber so hatte ich es mir nicht vorgestellt. Ja, also ich glaube zwar nicht an Wünsche ans Universum, aber man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, falls es wirklich klappt. Ja. Gut, also, ja, Familienvater und irgendwie. Und in zweiter Linie Unternehmer. Also ich bin aktuell noch in tatsächlich vier Unternehmen, Ei. Schrägstrich fünf, wenn man die Holding damit dazu zählt, engagiert. Wobei das Hauptgeschäft tatsächlich im Bereich Learning Management, KI, Einsatz von KI im Bereich Learning, Einsatz von unterschiedlichen Lernmethoden und Lerntools für Unternehmen liegt. Das ist so ein bisschen der Hauptfokus. Also das Thema Learning, das Thema Wissensmanagement und dann aber auch, weil das eben ganz stark durch die KI sich heutzutage hyperpersonalisieren lässt, wie man so schön sagt, das Training. Da natürlich ganz starker Einsatz von KI. Und dann sogar auch noch ähnliche Felder, also wenn es um Businessprozesse geht, die man mit KI unterstützen kann, da sind wir auch ein bisschen am Wuseln. So, lass uns doch Genau. da mal ein paar Beispiele angucken, weil die Bingo-Karte ist jetzt fast schon voll, ne? Also wir haben jetzt alle Keywords schon gesagt, inklusive Hyperpersonalisierung. Ich finde es immer, ich finde es immer am coolsten, wenn man das praktisch machen kann. Und bei Christian muss man auch aufpassen, wenn man mit ihm redet, ja, dann zwischendurch tippt er mal und guckt so ein bisschen an die Seite und dann hat er plötzlich schon wieder eine KI gebaut, die irgendein Problem löst, über das man gerade gesprochen hat. Also so einer ist das, damit ihr da vorgewarnt seid, ja. Genau. Ja, also mach doch mal ein Beispiel, mach doch mal ein Beispiel für eine Learning-App, die sozusagen KI-supported ist. Genau. Also um da noch ein ganz kurz bisschen auszuholen und den Spannungsbogen noch Oh etwas ja, zu spannen, Spannungsbogen ist bevor wir super, dann in ja. das Beispiel reingucken. Also was Oliver gerade sagt, Oliver ist ja Experte, was KI-Trainings angeht, nicht KI-Trainings, sondern Trainings auch in LinkedIn. Wie man dort seine Profile wirklich schärft, um da mehr von Headhuntern angesprochen zu werden oder anderen Unternehmen angesprochen zu werden. Also da absoluter Guru auf diesem Gebiet. Und wir hatten da eben bei einem der letzten Gespräche mal drüber gesprochen. Und dann habe ich eben parallel dazu mit einem, das nennt man heutzutage Vibe-Coding, Ansatz, das heißt, man gibt der KI einfach nur noch den Auftrag und sagt, entwickel mir da mal ein Tool in die Richtung. Und das haben wir während dem Gespräch gemacht. Das war jetzt gerade der Bezug, den er hier hergestellt hat. Und wir haben dann wirklich gleich auf ein KI-Tool gucken können, was natürlich in sowas unterstützen kann, aber niemals das persönliche Coaching ersetzen kann. Was niemals, das Wort würde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr in den Mund nehmen, aber zumindest aktuell noch nicht. Also Die Reise wird sicherlich es gibt auch hingehen. eine schöne Definition. Ich fand die KI-Definition von Sascha Lobo, finde ich total toll. Er sagt immer, KI ist das, was IT-Systeme momentan noch nicht können. Ja, da muss man länger drüber nachdenken. Aber das ist eine dieser schlauen Sascha Lobo-Definitionen, ja. Also nämlich genauso wie du sagst, ne, irgendwann wird es so sein, aber dann können Menschen vielleicht, das ist meine These, wieder irgendwas anderes, beziehungsweise bei diesen LinkedIn-Coachings, die ich mache, oder ich nenne es eigentlich gar nicht Coaching, sondern Begleitung, da geht es manchmal gar nicht so sehr darum, was muss ich jetzt im Profil einstellen. Darum geht es auch, das machen wir dann auch. Das könnte man aber auch alles aus 528 Dokumenten lernen, wenn man die liest, sondern es geht auch darum, dass manche Leute einfach mal so einen Tritt in einen bestimmten Körperteil brauchen, um da vorwärts zu kommen, ne? Oder manchmal haben sie auch einfach Manschetten oder sagen, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache und so weiter und so fort. Und da geht's manchmal wirklich eher um diesen interpersonellen Teil. Aber da Leute inzwischen sich schon selbst therapieren mit KI-Chats, wer weiß, ne? Vielleicht coachen sie sich irgendwann auch selber mit KI. Die Frage ist immer, bei beiden dieser Dinge, ist das Ergebnis dann auch so, wie es sein soll, ja. Aber also manchmal geht das, was die KI macht, auch am eigentlichen Zweck vorbei. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Genau, aber jetzt, ich glaube, also ich leide immer, also normalerweise frage ich dann immer, ja, wie bist du dazu gekommen und so. Das können wir, vielleicht hängen wir das hinten dran, wenn wir dann noch Zeit haben, weil normal diskutiere ich mit den Leuten immer ihren Lebenslauf. Und ich denke dann schon, da sind die Leute, die den Podcast hören, die sind dann schon irgendwie eingeschlafen und so. Und ich denke dann manchmal auch bei Podcasts, ja, Laber-Podcasts sind toll, aber komm zum Punkt. Lass uns mal zum Punkt kommen. Mal ein schönes Beispiel. Was habt ihr denn so gebaut an AI-powered Learning-Apps? Genau. Also da vielleicht auch noch zumindest ein Vorwort, weil es einfach wichtig ist. Also was wir bauen, sind in der Regel immer noch richtig handcrafted Solutions. Das heißt, also wir unterstützen uns natürlich mit KI, wenn es um irgendwelche Probleme geht, die wir irgendwie lösen wollen oder mal irgendwie Codeschnipsel zu schreiben. Aber das meiste ist tatsächlich aktuell noch handcrafted und da haben wir entweder Standardprodukte, die Kunden von uns einfach so kaufen können, wie sie halt existieren, auf Software-as-a-Service-Basis. Wir machen aber auch viel Individual-Software-Entwicklung, wo Kunden uns ansprechen und sagen, wir bräuchten da in dem Bereich mal was. Und wo wir die KI im Moment einsetzen, ist beim Prototypen bauen, weil das kann man halt wirklich schnell machen. Man kann wirklich schnell in der KI mal was eingeben und sagen, bau mir mal eine Anwendung in diese Richtung. Und dann zeige ich gleich auch mal ein paar Beispiele. Die würde ich aber niemals im jetzigen Zustand für den Live-Betrieb verwenden. Da hat niemand drüber geguckt, ob die Cybersicherheiten gegeben sind, die DSGVO-Verordnung eingehalten sind, ob der KI-Act eingehalten ist und so weiter und so fort. Also da sind schon noch Lücken. Aber es wird, also vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr hat niemand Vibe-Coding gemacht, also niemand das überhaupt verwendet. Und es wird im Moment von Monat zu Monat besser. Das heißt, es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr die Welt schon ganz anders aussieht und das dann der neue Standard ist. Genau, aber wir Ich wollen mal glaube, auf ein paar Beispiele gucken. Google hat da ja auch gerade was rausgebracht, wo man sozusagen einfach dem Handy sagt, so, ich möchte das und das machen. Und anstatt das jetzt irgendwo abzuarbeiten oder so, baut der eine App, die das kann. Ja? Also ich habe jetzt gestern auch gehört, einen Podcast von zwei Frauen, die haben sich dann so eine, die, das ist ein Podcast von, ist das, nee, ist es nicht von Heise, sondern von irgendwas anderem. Oder doch, Master, Heise Master Prompter, T3N Master Prompter, ich glaube, das war's, Meister Prompter. Die haben sich dann praktisch einen Prompt gebaut zur Urlaubsplanung. Ja? Die haben gesagt, so, das Wetter ist so und so, ich bin da und da, ich möchte vielleicht die wesentlichen Sachen sehen, ich möchte gut essen und trinken, mach mir Vorschläge, wo ich frühstücken, Mittag und Abend essen kann und mach mir einen Wochenplan, so nach dem Motto. Und die haben dann immer in der Episodenbeschreibung den Prompt drin, ja, den man dann sich anpassen kann. Ich habe das jetzt noch nicht nachgemacht, aber ich finde es einfach immer interessant zu sehen, was die sich da so ausdenken, ja, was man alles machen kann. Also ob ich jetzt die Urlaubsplanung mit KI, also ich denke, wenn ich jetzt über irgendeine italienische Stadt drei Artikel gelesen habe oder gescannt habe, dann weiß ich auch, was man da in der Gegend angucken kann. Wahrscheinlich. Ja? Also, ob ich dazu KI brauche, weiß ich nicht. Aber man kann es damit machen. Ja? Aber Google hat sowas vorgestellt, wo eben dann das System sozusagen eine eigene App erstellt auf deinem Handy, das dann eine bestimmte Geschichte macht. Ja? Also, was weiß ich, biete eine App an, wo man Termine Also, mit mir buchen kann oder sowas. Ja. Ich weiß noch, dass vor über einem Jahr, Ostern war das letztes Jahr, ich mir ganz intensiv, da gab es von Microsoft eine Open-Source-Umgebung, ich müsste nochmal gucken, wie die heißt. Da kann man tatsächlich Agentensysteme bauen. Das heißt, man kann sagen, du bist jetzt hier, du agierst als Geschäftsführer dieser Softwareentwicklungsbude, du Agent, also du KI, du KI-Chat. Du bist der Entwickler, du bist der Quality Manager, du bist der Requirements Engineer und kann dann auch sagen, wie die miteinander in dem Unternehmen, also in diesem virtuellen Unternehmen reden sollen. Und da hat die KI eben auch die Fähigkeit, sich selbst kleine Scripts zu bauen. Das heißt, sie kann sich selbst Code schreiben, wenn sie irgendwas nicht kann. Also zum Beispiel eine Schnittstelle zu Google Maps bauen, weil sie da irgendwas machen muss. Das programmiert sich dann einfach rein, um die Aufgabe zu lösen. Also die Technologie ist schon länger da. Sie wird im Moment weiter verfeinert. Und ich glaube, sie ist jetzt so langsam an einem Stand, wo man sie auch wirklich sinnvoll einsetzen kann. Also da Ja, also passiert, also es ist Wahnsinn, was da im Moment alles ist. ich habe heimlich mal gegoogelt, also du kannst coden, während der andere spricht, ich kann googeln, während du sprichst, das ist, soweit komme ich. Microsoft Copilot Studio. Ja, und es gibt aber auch also das müsste das sein, weil da sagt er, Das ist der erstellen Sie Nachfolger Ihre davon. Also eigenen davor gab es Agents. noch mal andere. Ja, das kann sein, dass es vorher anders hieß. Jetzt heißt es eben Microsoft Copilot Studio. Es gibt auch das Google Gemini oder Gemini Studio oder Gemini ist eigentlich, glaube ich, korrekt. Google Gemini Studio. Da kann man ähnliche Sachen relativ, also die haben, ich fand überraschend, wie viele Dinge man inzwischen auch schon in den kostenlosen Versionen machen kann. Also das ist, man braucht eben nicht 10 Abos à 20 Euro, sondern es reicht eigentlich, bei vielen Tools reicht sogar der kostenlose Zugang, um Sachen zu bauen, für die man früher schon das 20-Euro-Abo gebraucht hat. Dafür haben sie dann auch 200 Eigentlich Euro das. Abos, die dann andere Dinge noch können. Genau. Und das ist eigentlich schon das perfekte Schlagwort, um jetzt tatsächlich mal meinen Bildschirm zu teilen. Erzählen. Also die Umgebung heißt AI Studio von Google. Und da gibt es eben hier diesen Bildknopf, wenn man da mal reingeht. Also es ist auch, ich glaube, man kann das ja kostenlos anmelden. Ich bin mir nicht sicher, ob man da. Also wir haben natürlich eins der höchsten Pakete da drin. Aber ich glaube, man kann damit auch schon so ein bisschen rumspielen. Und wenn man, also das ist, man kann hier ganz normal chatten und hier die ganzen Google-Produkte ausprobieren, die es so gibt. Inklusive Veo, glaube ich auch. Genau, man kann hier, glaube ich, auch Bilder generieren und Videos, um das auszuprobieren. Wir arbeiten relativ viel mit diesem Build. Und da können wir hier, wenn man sagt, start from a template oder einfach komplett sozusagen von einem leeren Template zu starten, hier damit entwickeln wir die Prototypen. Und das geht also wirklich so einfach, dass man hier unten in den Chat einfach reinschreibt, was man gerne haben möchte. Baue mir eine Quiz-App, in der ich ein Thema eingeben kann und dann wird mir ein Quiz generiert. Und Also ich dann habe fängt übrigens die KI gerade jetzt geguckt. an. Ich habe gerade geguckt, ich habe die kostenlose Version und ich komme da auch rein. Genau, also ich glaube, Und ich das ist glaube auch, ich so eine kann auch Testumgebung. Videos erzeugen. Wahrscheinlich sagt er dann halt irgendwann so, du hast jetzt deine Kekse da aufgebraucht, aber ansonsten, Genau, es gibt dann gewisse Limitierungen. Und ja. was er jetzt macht, ist, er denkt eben drüber nach, überlegt sich, Ja. wie muss das gebaut sein, was sind die Anforderungen an so eine Ja. App, wie muss es strukturiert sein. Und sobald er sich das ausgedacht hat, jetzt fängt er an, hier auf der mittleren Schiene den Code zu entwickeln. Jetzt sieht man auch, wie der runtergeschrieben wird. Diesen Code, sobald er dann fertig entwickelt ist, kann man auf der rechten Seite sehen und dort ausprobieren. Also das ist. Sagen wir mal, wenn man gar keine Ahnung hat von KI, zumindest kann man das hier mal so ein bisschen ausprobieren. Das liegt dann halt nur erstmal hier. Wenn man das jetzt irgendwie auf den Server bringen will, anwenden möchte, mit anderen Leuten teilen will, dann muss man schon noch ein paar Schritte gehen. Und Okay, wie das wollte ich gesagt, gerade fragen, auf welcher Plattform würde das dann laufen? Also kann ich das dann. kann Also ich kann das ich. dann? So, jetzt reden wir immer gleich. Wir warten immer und dann reden wir gleichzeitig. Ich warte auf dich jetzt. Nee, weil du gefragt hast, kann ich das dann? Und dann warst du nur kurz Ja, still. genau, also so nach dem Motto, was bräuchte ich, damit ich das sozusagen irgendwo anderen zur Verfügung stellen kann? Genau, einfach eine Umgebung, in der man das hosten kann. Das kann dann AWS sein, also Amazon Web Services, wo man sich einen Server mietet oder man kann sich den Code auch runterladen und dann auf dem eigenen Computer deployen, sagt man so. Der muss dann natürlich aber an sein und erreichbar sein von außen. Also und das ist dann halt, wo man eben schon wieder ein bisschen mehr KI und IT-Themen Aber kennenlernt. das wäre jetzt was, Jetzt. oder wenn ich das jetzt auf meine Website schmeiße, würde das da laufen Genau, wahrscheinlich? das würde gehen. Also es kommt wieder darauf an, in welcher Umgebung es programmiert ist. Aber jetzt hier sehen wir ja, das ist ein HTML-File. HTML ist auch, was in der Webseite läuft. Also das dürfte hier Das gehen. heißt, das ist wahrscheinlich Java, oder dann? Oder Ja, JavaScript. also das muss man hier vielleicht auch angeben. Was Okay. ich jetzt hier ist, TSX-Files hinten dran. Das sind, glaube ich, React-Files. Das muss man auch gucken, ob das dann auf seinem Webserver installiert ist. So, das ist Okay. halt, es ist noch nicht so weit, dass man einfach per Click auf a Button sich sozusagen selbst das Ding Publizieren irgendwo kann, ja. runterladen kann. Ja. Aber ich habe Genau, schon aber die überlegt, ich soll Reise. nämlich immer mal ein Pub-Quiz anbieten, scheue aber noch die Arbeit, mir die Fragen zusammenzustellen, wobei ich auch jemanden habe, der würde mich mit Fragen bewerfen, aber ich habe es noch nicht so ganz, habe mich noch nicht so ganz durchgerungen, ja. Und auf die Art könnte ich mir natürlich Pub-Quiz-Fragen zusammenstellen lassen, ne? Und könnte sagen, was weiß ich, 10 einfache, 10 mittelschwere und 10 sauschwere, irgendwie so. Und zu diesen 3 Themenbereichen jeweils 3 bis 4 und so weiter. Genau. Und mit Pubquiz meinst du so Bierquiz oder sowas Ja, oder das so ein, Pubabend? also Pub-Quiz, wo die Leute in Gruppen da irgendwie, ja. Nee, Dann probieren wir es das ist einfach nur ein mal aus. Quiz, was in der Kneipe stattfindet. Die Themen können variieren. Genau, aber dann kannst du ja hier Ja. sozusagen, genau, also sozusagen, es generiert dir jetzt hier schon automativ Fragen und die Also Antworten. ich Also würde hast sagen, Pils. ja, klicken wir mal an, machen wir Antwort prüfen. Genau, in dem Fall war die Antwort richtig. Nächste Frage. Was gehört laut dem deutschen Reinheitsgebot nicht zu den traditionellen Zutaten? Zucker, um Himmels Willen. Malz ist ja schon Zucker. Genau, auch richtige Antwort. Wann nennt man das traditionelle Trinkgefäß für Bier in Bayern oft? Oder wie? Pokal, Krug, Ein Krug. Schlange, Tulpe? Ja, eigentlich, aber wie Krug. sagen die Seidel eigentlich? Gott, den kann ja nicht mal ordentlich Dialekt. Was bedeutet der Begriff Zapfen im Zusammenhang mit Bier? In dem Fall ausschenken. Aber ich hätte halt gesagt, das Genau. Bierglas füllen. Was versteht man unter einem Feierabendbier? Okay, ein Bier nach Arbeitsende. Wobei auch eine Anekdote. Ich hatte mal einen Textauftrag für Selbstmanagement-Texte und mein Auftraggeber war die Werbeagentur von Franziskaner Weißbier alkoholfrei, wohlgemerkt alkoholfrei, weil damit man am nächsten Tag produktiv ist. Also es hieß eben, dass ein alkoholfreies Weißbier sei eben das ideale Feierabendgetränk. Ja. Würde jetzt einigen Dingen hier widersprechen. Aber ich fand auf jeden Fall den Ansatz, also die haben da mir auch dann die ganze Analyse geschickt und so. Ich glaube, ich habe da ein NDA, aber ich wüsste auch gar nicht mehr, was da drin steht. Aber das war eben genau das, was praktisch in die Lücke gepasst hat. Und dann habe ich da 12 längere Texte geschrieben und 52 kürzere für ein ganzes Jahr und jede Woche. Und ja, das war irgendwie ganz lustig. So, Ja, ich KI, glaube. ja, genau. 5 von 5 über Bier. Wer hätte das gedacht, dass ich da Ahnung habe? Aber die Fragen waren Sehr zum gut. Teil ja auch schwierig. Also dann müsste man vielleicht noch, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu optimieren. Genau, dass man sagt, was weiß ich, mach so, dass nur 80% der Leute alle oder nur 10% der Leute alle Fragen beantworten können oder so. Mal schauen, ob er so schlau ist dann. Ja. Genau, also kann man dann hier einfach Ja, weiterentwickeln. Man tippt halt hier rein, ja, was genau. passieren soll. Bitte Ja. baue einen Schwierigkeitslevel-Selektor am Anfang ein, das würde ich jetzt Ja. machen. Ja. Aber wir wollen ja heute nicht hier ein Nee, wir wollten Genie-Quiz bauen. kein Praxisdings, aber es ist schon sehr cool, was da inzwischen geht, ja. Genau, sondern einfach mal ein bisschen reingucken und Ja. auch inspirieren, was heutzutage auch möglich ist. Ja. Ich habe tatsächlich mal so ein paar Dinge hier aufgemacht, die wir jetzt hier als Demos mal gebaut haben. Und die gehen dann später immer in Anwendungen rein. Also hier zum Beispiel ein Hyper-Personal E-Mail-Builder. Also da kann man tatsächlich jetzt einen Namen eingeben. Also könnte ich jetzt deinen Namen eingeben. Company Name, Genau, und Fünf. nimm Work Smarter, Language German. Ja. Und dann, was gibt's da noch? Ah, Product Service und dann Ja, haben wir genau. hier. Und zwar, ich möchte eine Networking-App haben für Open Space Events. Also, wo sich die Leute untereinander, also networken, ja, genau. Networking-App für Open Space Events, genau. Ja. Genau. Also sozusagen hier, du wärst jetzt unser Klient und Ja, genau. wir schreiben dir jetzt Ja. hier eine Produktbeschreibung oder Produktintro Ja. und diese E-Mail generiert jetzt die KI. Was macht die? Die nimmt jetzt nicht einfach nur deinen Namen, sondern die recherchiert jetzt im Internet nach Oliver Gassner und Work Smarter und versucht so ein bisschen auch die Hintergründe zu verstehen, wer du bist und was du machst. Ihr Motto Work Smarter, not harder. Hat es wahrscheinlich irgendwo im Das hat Internet. er so, das war sozusagen die, ja, genau. Genau. Und ihr Engagement Was? für profitables Business Networking sowie stressfreie Produktivität. Also er nimmt sich jetzt hier Ja. tatsächlich das, was er gefunden hat, und Ja. personalisiert die E-Mail. Ja. Und gibt sogar hier unten noch die Quellen an. Jetzt kann man Ja. zum einen sagen, okay, super, aber das ist ja jetzt voll Aufwand, das da immer reinzumachen. Klar, ist ja auch nur hier ein Prototyp, um zu Ja. zeigen, wie könnte das funktionieren, wenn es mal im Genau, Outlook-Plugin man könnte ja auch sagen, hey, hier ist das LinkedIn-Profil für Oliver Gassner. Sag uns erstmal, was der vielleicht brauchen könnte und schreib dann dafür einen Pitch, ne? Zum Beispiel. genau. Genau, ein anderes Beispiel, was wir mal gebaut haben, einfach um zu zeigen, was so im Business-Umfeld möglich ist. Dazu muss ich jetzt hier ganz kurz meine Kamera ausschalten. Das mache ich hier. Und dann schalte ich hier mal den Scanner ein, den Business Card Scanner. Der verwendet nämlich meine Kamera. Jetzt seht ihr mich wieder hier. Und da muss man sich vorstellen, man hat das Ganze auf dem Handy, hält dann irgendeine Businesskarte rein, die man irgendwo auf dem Event bekommen hat, macht ein Foto davon und jetzt recherchiert die KI wieder im Hintergrund, wer ist das, was ist das für eine Firma und was machen die eigentlich? Und bringt einem dann ein paar Talking Points. Also wenn man auf so einem Business Networking Event ist, kann man da einfach relativ schnell ein paar Ideen generieren, über was man mit jemandem sprechen könnte. Also was hat die IHK Koblenz letztens erreicht? Was haben die gemacht? Wie sind die involviert? Habe ich was über die Person gefunden? Jetzt sind hier drei Beispiele auf Englisch. Das gleiche kann man natürlich auf Deutsch machen und so weiter und so fort. Also die Spielwiese ist da natürlich offen. Genau. Gleichen ähnlichen Ansatz, auch wieder im Business-Umfeld, was ich glaube ich ganz interessant finde, ist so eine Art Conference Companion, den man damit bauen könnte. Wo man sich also, muss ich doch nochmal ganz kurz hier die Kamera ausschalten, sich vorstellen, man sitzt in der Konferenz, irgendwo wird eine Präsentation gemacht. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendeine Seite, die wir so haben, ausgedruckt. Da machen wir ein Foto von. Und dann guckt sich die KI, also man fotografiert die Slides ab und dann am Ende kann man sagen, fass mir mal zusammen, was ich da jetzt gesehen habe, so die Key Slides, und gib mir mal ein paar Talking Points oder Questions und Answers, die ich halt fragen kann. Also intelligente Fragen. Also mir geht es ganz häufig so, ich sitze dann in so einem Vortrag und irgendjemand stellt, also zum Schluss dann gibt es irgendwelche Fragen und dann kommen richtig intelligente Fragen und ich sitze immer so, ah shit, das hättest du auch fragen können. Aber ich komme dann auch meistens nicht auf die guten Fragen. Also in dem Fall wäre das sowas, genau. Eine andere Idee, also wir bauen sowas dann häufig, um eben Kunden oder potenziellen Kunden zu zeigen, was möglich ist und was man für sie bauen könnte. Wir sind auch relativ viel unterwegs im Bereich Legal Tech. Da könnte man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man hier einen Vertrag hochlädt, dann sagt, nach welchem Gesetz oder nach welcher Rechtsgebiet soll es beurteilt werden. Und dann gibt die KI einem hier Feedback, wie gut dieser Vertrag gestaltet ist, zum Beispiel. Genau, ich kann jetzt Cool, mal ja. kurz gucken. Unsere Webseite, da haben wir Okay, die Privacy Policy da. genau die Privacy Policy, die könnte ich jetzt einfach mal hier Ich hoffe, du kopieren. hast es vorgetestet, weil könnte sonst riskant werden. Ja, also keine großen Sorgen, den kann man jetzt hier reinkopieren, Ja. würde dann hier genau Singapur-Recht auswählen, weil dieses Unternehmen in Singapur sitzt. Analyze Text. Und dann guckt die sich halt jetzt die einzelnen Abschnitte an und gibt eine Beurteilung davon ab, ob die kritisch sind, ob man sich das vielleicht nochmal genauer angucken sollte. Genau, das ist so ein bisschen die Idee hinten dran. Und Genau. hat er dann die von den entsprechenden Jurisdictions die Gesetzestexte oder greift er auf ein allgemeines Modell zurück? Also in dem Fall greift er erstmal auf ein allgemeines Modell zurück. Man würde natürlich, wie gesagt, das ist ja jetzt keine Wenn man Produktivlehre. das jetzt für einen Kunden bauen würde, würde man auch was machen, wo immer die aktuellen Gesetzestexte vielleicht auch aktuell reingeladen werden, inklusive vielleicht noch Überprüfungen wöchentlich, so nach dem Motto, gibt es neue Gesetze, muss ich irgendwas machen und so weiter. Genau, richtig. Das ist halt das, was dann halt wirklich auch die Arbeit nachher ausmacht. Dieses Überlegen, welche Quellen will ich dann anzapfen? Wie kann ich auch verifizieren? Also jetzt sagt er hier, das ist kein, also da gibt es kein großes Problem. Dann könnte man hier auch noch die Quellen natürlich angeben, doppelt verifizieren und so weiter und so fort. Also sieht, das meiste ist grün, ein bisschen was ist Medium Risk, muss man sich halt angucken, genau. Aber das würde der funktionieren. Genau. Wir Sehr haben cool. auch arbeiten auch mit viel mit Universitäten zusammen und haben da unter anderem auch für eine Library Bücher, wie heißt das, nicht Bücherei, sondern ja, Library, also wie heißt das, Universitätsbibliothek Ja, genau. mal ein Beispiel erstellt. Das ist wieder quasi auch nur ein Beispiel gewesen, also muss ich auch schon wieder meine Kamera ausschalten, wo man mal überlegt, man geht durch die Bibliothek und macht einfach Fotos von irgendeinem Buch. Und dann gibt die KI einem dazu eine Zusammenfassung oder sie gibt einem die Info, was sind die Kernaussagen oder was man halt möchte. Ne? Das kann man ja dann entscheiden. Das ist jetzt hier nur so ein Beispiel, um zu zeigen, da ist keine Datenbank hinten dran. Er sucht sich das jetzt wirklich raus und gibt dann Infos dazu, wie das funktioniert, was gibt es für ähnliche Bücher, von wem sind die. Genau, das könnte man in der Universitätsbibliothek und auch natürlich in einer anderen Bibliothek so oder so ähnlich einsetzen. Cool. Genau. Auch für eine, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung Gamifizierung, auch für Universität angedacht ist, dass man sagt, ich habe hier irgendein Research-Thema und möchte das mal prüfen lassen, ob das wirklich Sinn macht. Zum Beispiel, du hattest jetzt gerade vorhin gesagt, eine Mobile-App entwickeln für. Für ein Networking, für ein Open Space Networking Events. Ich habe gerade überlegt, bei diesem Buchcover-Ding, eventuell gibt es jetzt eine Lösung für die Frage, dass der Kunde in die Buchhandlung kommt und zur Buchhändlerin sagt, ich habe da einen blauen Krimi mit grüner Schrift von einem amerikanischen Autor und ne, so nach dem Motto, ja. Können Sie mir da den zweiten Band besorgen oder so, ja? Genau. Also das könnte, das ist eine interessante. Endlich ist KI mal nützlich. Ja, genau. Ja. Und hier diese Anwendung, die soll einfach nur so ein bisschen spielerisch Ja. zeigen. Das ist jetzt sozusagen ein Tarot-Deck. Und dann sagt es halt, wir prüfen unterschiedliche Dinge mal. Das sind, Rick, ich glaube, insgesamt 25 unterschiedliche Dinge und wir zeigen halt immer nur fünf, wo man sagt, also wie, was ist das Thema Ego in diesem Bezug? Was ist das Thema Bias? Ist da ein Bias drin? Hat man da also so einen impliziten Bias? Ist das zu einfach oder kann man es noch weiter vereinfachen? Sind da alle Stakeholder bedacht? Also es ist so für Studierende, wenn die drüber nachdenken, wie die ihre Thesis schreiben, um einfach so spielerisch sich dem Thema mal zu nähern. Genau. Cool, Was haben wir noch hier? Das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Beispiel, ist so halb Business und halb, also wir arbeiten auch viel mit Krankenhäusern zusammen. ja. Da könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, man hat so eine Checkliste, wie man gewisse Prozeduren im Krankenhaus machen soll. Es könnte aber genauso gut auch ein Obsthändler sein, der gewisse Prozeduren hat, wenn irgendwas passiert. Und man hat dann Parameter, die das verändern, die Prioritäten. Also was weiß ich, wenn die wenn der Herzschlag jetzt nach oben geht, was für einen Einfluss hat es dann auf die Prios? Und das kann natürlich entweder durchs System getrieben sein oder durch das, was ich eingebe. Also in dem Fall habe ich ja die Zahl eingegeben, aber es könnte theoretisch auch sein, dass das automatisch gemessen wird und meine Prioritäten für den Tag dann eben anpassen. Also da kann man drüber nachdenken, dass man keine starren Prios mehr hat, sondern wirklich nach Lage individuelle Ah, Prioritäten. ja, aber da kriegt erst die Tabletten und dann wird gefragt, wer er ist. Ich glaube, wenn es in dem Fall um Leben oder Tod geht, dann könnte es durchaus sein, dass das die richtige Reihenfolge ist. Ja, Also die klar. Reihenfolge möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Wir haben da, also da würde Ja. ein Unternehmen oder in dem Fall das Krankenhaus natürlich auch ihre eigenen Procedures reinladen und die Ja. würden dann zugrunde gelegt werden. Aber man kann Wenn die eben auch. sagen, mach immer erst, guck immer erst, wer ist das überhaupt? Ja. Ja. Genau. Und dann haben wir hier noch so ein paar Beispiele mal rausgesucht für allgemeine Trainings und Learnings. Da sieht man hier jetzt zum Beispiel, das nennen wir The Daily Commute University. Also auch hier, das ist wirklich immer nur ein Demo. Ne? Also da sagt man jetzt mal, machen wir mal für 5 Minuten einen Podcast zum Thema, was ich, KI in der Schule. Drückt auf Curate My Learning und dann generiert es jetzt hier einen Text, den man sich dann zum Beispiel im Auto anhören kann. Das ist natürlich als Standalone nicht wirklich sinnvoll, aber wenn man da eine Nee. Unternehmensdatenbank hinten dran packt mit Unternehmenswissen, wenn das Unternehmen daraus vielleicht selbst Podcast-Folgen erstellt oder den Mitarbeitern das zur Verfügung stellt, Ja. dann macht das natürlich wesentlich mehr Sinn. Also es muss eigentlich eingebettet sein in eine Lösung. Das könnte man sich jetzt anhören. Die KI, die wir hier eingebunden haben, um das vorzulesen, ist eine Standard-Sprechstimme, die auf jedem Browser ist. Das ist jetzt nicht eine der schönen Stimmen, aber man kann sich das, kann natürlich da auch eine schöne Stimme verbinden und sich das dann einfach anhören. Like intelligence, key faults in men. Genau, also dann liest sie das vor. Man kriegt noch ein paar weitere Empfehlungen. Was kann man sich noch anlesen, Video angucken, noch eine Podcast-Folge dazu angucken. Man kann das natürlich auch weglassen. Also das ist jetzt wirklich nur, um zu Ja. zeigen, Ja. die Idee da hinten dran. Und man kann das Ganze natürlich Cool, dann auch noch richtig verspielt machen. Also wir gamifizieren auch viele unserer Lösungen, zum Beispiel hier mit so einem Escape Room, der dann generiert wird. Also da kann man auch wieder sagen, was ich mal, Work Safety. Es soll einfach sein. Es soll 2 Quizzes generieren. Das Ganze bitte auf Deutsch. Da könnte ich jetzt auch hier mein Material nochmal hochladen und sagen, aus diesem Material bitte dieses Quiz generieren. Und drückt dann auf Start Challenge. Und was die KI jetzt macht, ist, sie generiert jetzt einen virtuellen Escape Room, verbal beschrieben. Und genau, sagt halt hier jetzt auf Deutsch, du warst in einem schummrigen Raum, der nach Gummi und leichtem Öl riecht. Überall um dich herum siehst du Regale mit Werkzeug, Warnschildern und Maschinen. Und dann kommt hier unten irgendwo die Aufgabe. Also rechts neben der Tür befindet sich eine Vorrichtung. die wie ein Spind aussieht, auf dem Display darüber steht, wähle die korrekten persönlichen Schutzausrüstungen für die Arbeit in einem lauten Pressluft, mit einem lauten Presslufthammer. Und dann stellt es mir die Aufgaben und sagt, okay, du musst jetzt die Nummern der Ausrüstung auflisten, die dafür gut sind. Also wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, Sicherheitshandschuhe, 5, Atemmaske, die Warnweste vielleicht nicht, weiß ich nicht. Würde dann auf Submit gehen und dann guckt die KI jetzt und sagt, ist das jetzt richtig gewesen und generiert halt so das nächste Szenario. Das ist ein bisschen darauf angelegt, es ein bisschen verspielter zu machen und einfacher zugänglich zu machen für die Mitarbeiter als dieses langweilige Training, was man sich irgendwie. Genau, in dem Fall war das jetzt die richtige Antwort. Und dann geht es halt weiter mit der nächsten. Hier haben wir jetzt ja keinen Unternehmenskontext hochgeladen. Da könnte man natürlich die ganzen Trainings, die man im Unternehmen sowieso schon anbietet, als Wissen hier mit reinladen und das Quiz dann so gestellt. Oder zum Beispiel sagen, Mensch, heute ist Escape Room Woche und jeder muss einmal durch den Escape Room durchgehen, um zu zeigen, dass er noch die Compliance regeln kann. So irgendwas in diese Richtung. Ne? Und wenn man es noch verspielter will, hier haben wir ein Beispiel gebaut, auch für eine Universität im Bereich Krankenschwester-Ausbildung. Da muss man hier innerhalb von ganz kurzer Zeit entscheiden, was habe ich hier für Fälle, was für Symptome sehe ich bei den Patienten und wie ordne ich die ein in Form von kritisch, urgent oder non-urgent. Und man kann das aber noch, also sogar noch verspielter. Ich habe sogar noch eine andere Version, da kann man dann noch entscheiden, welche Messungen will man bei den Patienten noch durchführen, um zu gucken, was man noch an Symptomen rausfindet. Genau. Und also für solche Trainings, die eben motivierend sind und nicht einfach nur dieses, oh, jetzt muss ich da wieder diese eine Stunde PowerPoint-Schlacht mir angucken. Sowas ist hier auch ganz, tatsächlich ganz. Genau. Das sind jetzt so ein paar Dinge, die wir als Prototypen mal gebaut haben, wo man sich angucken kann, was kann die KI eigentlich? Was wir aber tatsächlich im Live-Betrieb haben, auch für unsere Kunden, vielleicht auch da nochmal ganz kurz, weil das auch ganz interessant ist, sind drei Tools, die wir da momentan anbieten. Das zum einen ist ein Tool, das nennen wir Knowledge Gym. Da ist die Idee, dass man Wissen und Fähigkeiten nicht aufbaut, indem man einmal nur ins Fitnessstudio geht, ne? Sondern man im Fitnessstudio auch. Man muss regelmäßig gehen, man muss gar nicht so viel machen, aber regelmäßig dahin gehen und regelmäßig trainieren. Und da hilft eben dieses Tool insbesondere, also es ist ein Mini-Learning-Management-System, da kann man seine trainierten oder seine Trainings einfach reinladen. Die KI generiert daraus kleine Quizzes und spielt die Quizzes immer über einen längeren Zeitraum hinweg aus, nach dem Prinzip Spaced Learning, Spaced Repetition. Das heißt, wie man früher Vokabeln gelernt hat, erst kommt es in die Tagesbox, dann in die Wochenbox, dann in die Monatsbox, bis auf das die KI auch noch sich anguckt, wie ist denn das Vergessensverhalten eines jeden Lerners und das Ganze individuell personalisiert ausspielt. Mit dem Ziel, wie man früher auch Werbung sich angeguckt hat, heutzutage ja auch noch Werbung kommt, man sieht die Werbung ja häufig nicht nur einmal, sondern ganz häufig, weil die Unternehmen und die Industrie natürlich auch wissen, desto häufiger ich zeige, desto eher kann ich auch das spätere Verhalten beeinflussen. Und das folgt diesem gleichen Prinzip. Cool, Genau. Und vielleicht noch zwei letzte Beispiele. Wir haben hier eins, das nennt sich Knowledge Assistant. Das ist tatsächlich so, dass hier, dass ich mir hier eigene Repositories anlegen kann, in denen ich dann auch, ich mache mal eins auf, was wir schon haben. Ja, das hier ist auch egal. In das man unterschiedliche eigene Dokumente hochladen kann und da sozusagen das Unternehmenswissen hinterlegen kann. Dann kann ich dieses Wissen entweder per Handy meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das heißt, da gibt es eine App und dann können die einfach fragen, wie ist denn nochmal bei diesem Produkt die richtigen Einstellungen. Also wenn der Service-Mitarbeiter beim Kunden steht und das Produkt installieren soll, kann er da nochmal nachfragen, anstatt ihm den Second-Level-Support zu fragen. Oder man kann das Ganze auch auf der Webseite einbinden. Also es gibt hier noch Advanced Settings und External Embedding. Da kann man das auch als Chatbot auf der Webseite mit einbinden. Das Hm. wird gerade erweitert, dass man da auch einen Telefonagenten dran packen kann. Das heißt, man ruft eine Hotline-Nummer an und dann nutzt der Telefonagent das Wissen, das hier hinterlegt ist. Und im gleichen Stil wollen wir auch einen E-Mail-Agenten noch hier dran packen, der dann auch automatisch mit dem speziellen Unternehmenswissen E-Mails beantworten kann. Und genau, im Gegensatz zu ChatGPT, was ja in den USA gehostet ist, bieten wir hier, wenn man in die Config-Settings geht, auch die Möglichkeit, das komplett zum Beispiel mit Mistral zu hosten. Also das bieten wir noch an. Mistral ist ein europäischer, französischer KI-Anbieter. Man kann aber auch seine eigenen KI-Modelle, die auf seinem eigenen Server laufen, hier einbinden. Und man kann auch wählen, ob man jetzt in Singapur oder bei der Telekom in Deutschland seine Daten hosten möchte oder auch auf seinem eigenen Server. Also es ist auch hier eben weitergedacht in Richtung DSGVO und Cyber Security. Cool. Ja, es ist wirklich spannend, was es da alles schon gibt. Also ich fand es jetzt gut, dass wir diese Folge hier machen, dass man mal wirklich konkret, ja, konkret sieht, welche, bei vielen bleibt es so ein bisschen im Abstrakten oder man sieht mal kurz was. Das habe ich mir auch von unserem Gespräch erhofft, dass wir da mal oder wusste, dass wir da jetzt auch mal ein bisschen ins Konkrete kommen, dass man mal wirklich konkrete Anwendungen sieht. Und vielleicht hat es auch dem einen oder anderen, also ich habe jetzt schon die eine oder andere Idee gekriegt, ja, wie ich, was ich mir vielleicht bauen könnte selber, wo ich einfach sage, zum Beispiel, also das mit der Visitenkarte finde ich cool, das müsste ja eigentlich auch das Standardsystem fast können, beziehungsweise, dass man sagt, hier, nimm mal das LinkedIn-Profil, was sollte ich beim Gespräch mit der Person beachten? Also ich habe selber von jemand auch so eine verhältnismäßig ausführliche Pitch-Mail gekriegt, wo er dann auch sagte, ja, vor allem dein Know-System, also ich habe Anfang 2020 mal in einem Vortrag oder für einen Vortrag Anfang 2020 habe ich so ein Konzept entwickelt, wollte ich dann eigentlich ab dem Jahr 2020 installieren. Wir wissen, was da eventuell dazwischen gekommen ist. Ja, wo es ging um Kopf-Körper-Kreativität, das war das K, Networking, das N, O war Selbstorganisation, Organisation, und W war inspirierende Wissensevents, ja. Und wer jetzt weiß, was ich so mache, der hat da so das eine oder andere wiedererkannt, außer dem K, ja, das mache ich zwar gelegentlich, mache ich so Entspannungssessions bei Barcamps oder so, aber da habe ich noch kein Business draus gemacht. Meine These war, dass das sozusagen die menschliche Seite des digitalen Arbeitens abbildet, diese vier Konzepte. So, und der meinte, ja, vor allem ihr No-Konzept ist total spannend. Ja, und es steht zwar irgendwo auf meiner Webseite, dass aber jemand oder auf meiner LinkedIn-Profilseite, dass aber jemand genau an die Stelle kommt und genau das spannend findet. Ja, und ich wette, wenn ich jetzt gefragt hätte, was findet er denn daran spannend, dann hätte wahrscheinlich auch die KI irgendwas ausgespuckt. Ja, und da war mir eigentlich klar, also wenn dir jemand so eine wirklich längliche Pitch-Mail schreibt, dann denke ich, nein, der hat sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht so intensiv mit dir befasst. Ja, also wenn jetzt einer mit mir einen Termin macht und wir sitzen eine Stunde zusammen, dann kann ich mir vorstellen, dass er dich darauf vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde vorbereitet hat. Ne? Aber dass jemand mein komplettes LinkedIn-Profil durchliest und sagt, ach, das genau ist das Spannendste, da habe ich dann gedacht, ah, und da habe ich schon zurückgeschrieben, war das jetzt ein KI-Text? Da habe ich gemeint, nein. Ja, und ich habe es eigentlich keine Sekunde geglaubt, ja. Also, und wenn wir halt vielleicht nur noch auf die Art, also ich ja, dir wird es wahrscheinlich auch so gehen, oder alle Leute, die ich sage immer, wenn man halt in zum Beispiel ins LinkedIn-Profil reinschreibt, Geschäftsführer oder Geschäftsführung, ja, dann ist das eigentlich die latente Bitte, oder das ist die Aussage, ich habe das Budget, bitte pitch mich an. Ja? Und dann beschweren sich die Leute immer, dass sie angepitcht werden. Dann sage ich, dann schreib halt was anderes rein als Geschäftsführer. Das interessiert ja eigentlich eh nicht wirklich jemand oder ob er mit dem Geschäftsführer redet oder mit jemand anderem. Ja, ich kenne auch Leute, die schreiben als Geschäftsführer Chief Happiness Officer oder sowas rein, ja. Oder Chief Customer and Employee Happiness Officer oder so, ja. Also ich habe so das Gefühl, je mehr wir dann so sehr gezielt angepitcht werden, desto mehr wird sich das auch wieder abnutzen. Andererseits sage ich auch, naja, deine KI schreibt mir die Mail, meine KI liest sie, fragt mich ja, nein, vielleicht, dann drücke ich ja, nein, vielleicht, dann schreibt sie dir wieder eine E-Mail und deine KI liest sie und so weiter. Und dann haben wir aber wirklich so eine Art Energiekarussell erzeugt, ja, wo wir eigentlich nur endlos Energie verballern, ohne dass wirklich eine menschliche Überbindung entsteht, ja. Also aber das ist jetzt so eine philosophische Ebene, ja. Also Also jetzt nur auf die beiden Beispiele bezogen mit Pitch-E-Mail und Visitenkartenanalyse. Bei den anderen Sachen habe ich, glaube ich, gar nichts einzuwenden, aber das poppt halt in meinem Hinterkopf hoch, wenn ich solche weiß ich, Sachen also höre. klar, natürlich sozusagen das Endszenario ist natürlich so, dass sich nur noch die KIs miteinander Ja. unterhalten. Aber wenn man jetzt überlegt, was für ein Demokratisierungsprozess das herbeiführen kann, die KI. Also zum einen, dass jetzt jeder seine eigenen Apps entwickeln kann und das eben Ja. nicht nur die riesen Konzerne noch können. Ja. Und auf der anderen Seite dein Beispiel, was du gebracht hast. Also so, wie gesagt, ich habe früher mal für Siemens Healthineers gearbeitet, das sind 40.000 Mitarbeiter, die Geschäftsführung liest und beantwortet die E-Mails nicht selbst. Ne? Definitiv nicht, ja. Also Also sowieso das hat nicht, auch genau, ja. die Sekretärin. Und Ja. die entscheidet dann einfach, was sind die wichtigen E-Mails, die der Chef sehen muss, und den Rest beantworte Ja. ich halt selbst. Und das kann in der Zukunft auch ein Geschäftsführer vom Fünf-Mann-Unternehmen machen, mit Ja. seiner KI. Ne? Ja. Also es wird eher so in diese Richtung, glaube ich, gehen am Ja. Anfang. Langfristig, glaube ich, sind wir alle nicht mehr am Arbeitsmarkt. Das war dann nur noch die KI. Dann müssen wir wirklich die Robotersteuer und die KI-Steuer einführen, damit wir das bedingungslose Grundeinkommen für alle installieren können. Also ich finde es, ich muss mal wieder von Herbert George Wells die Zeitmaschine lesen. Also wer das vielleicht auch mal im Fernsehen gesehen hat und nichts jetzt, ja. Da gibt es ja diese zwei Rassen, sage ich jetzt mal, die Eloi und die Morlocks. Und die Eloi sind da eben an der Oberfläche und machen da einen auf Paradies. Und die Morlocks sind eben unten in den Industriehallen und hämmern da so vor sich hin, ne, und erzeugen alles, was die Eloi konsumieren. Aber es ist dann wohl so, dass die Morlocks sich halt von den Eloi ernähren, ja. Das ist zwar vielleicht, oder zumindest ist das so meine Erinnerung. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt logisch, dass die dann die Eloi fressen müssen, aber vielleicht vermehren die sich sonst zu viel oder so, keine Ahnung. Ja. Ich baue gerade auch immer mal in so kleinen kurzgeschichtenartigen Montagen, nenne ich sie eher, an solchen Zukunftsszenarien. Ja, eine habe ich schon publiziert, also zwei habe ich schon publiziert. Die eine heißt Im Wald, also wo einfach in der Zukunft die ganze Welt wieder verwaltet ist und die Zivilisation zusammengebrochen ist und die Leute sich am Lagerfeuer erzählen, wie es früher war, so ungefähr. Sehr, sehr vereinfacht gesagt. Und ich arbeite gerade an der zweiten im Bunker, ja. Also wo solche Zukunftsszenarien mal so ein bisschen aufgespreizt werden, gar nicht unbedingt als Dystopien, sondern einfach als Skizzen. Ja. Ob man das dann gut oder schlecht findet, kann man dann immer selber entscheiden. Also ich finde die Frage, wohin führt das, finde ich schon zentral. Das ist eine Frage, die jetzt von der Politik angegangen werden muss. Ja. Also gerade diese ganzen sozialen Systeme werden damit überworfen. Also das wird kommen. Man sieht es ja jetzt schon. Die großen Konzerne haben Einstellungsstopps, schmeißen Leute raus. Das fängt an. Wir sind. Wobei ich da auch wiederum einen kleinen Widerspruch entdeckt habe. Das war so vor einem Jahr oder so, da hieß es, ja, KI zerstört so und so viele Arbeitsplätze, also zerstört, also sorgt dafür, dass die Leute entlassen werden. Auf der anderen Seite schreien die Leute aber Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräftemangel, ja. Wo ich dann sage, was wollt ihr, wenn was war's, Bayer oder BMW oder irgendwer 10.000 oder 100.000 Leute entlässt? Ich glaube, Bayer war es. Ja, ist doch super. Dann müsste ja eigentlich der Fachkräftemangel fast so gut wie verschwunden sein, ne? zumindest da, wo dieser Standort ist. Ja, weil eigentlich müsste es ja dann ganz viele Leute geben, die irgendwas Tolles können. Ja gut, also ich meine, wenn die Schlosser und Mechaniker entlassen und Bäcker fehlen, dann also vor allem fehlen die ja woanders, die fehlen ja dann auf den Dörfern und auf den weniger besiedelten Dingen. Ja, da Und können die da ja hinziehen, da soll es schön sein, habe ich mir sagen lassen. Also ich wohne auf dem Dorf, ich habe keine Einwände, ja. Außer dass halt alles ein bisschen weiter weg ist, ja. Aber also manchmal passieren sind halt auch Dinge parallel, ja, wo man dann sagt, ja, wo ist jetzt das Problem? Ja, also aber langfristig, also ich meine, da gibt es ja, es gibt auch die Zukunftsszenarien von Isaac Asimov, ja, wo auch Roboter alles machen und die Leute wirklich nur noch im Liegestuhl liegen in irgendwelchen Sonnenplaneten, ja. Schwer zu sagen, ja. Ich glaube, so wird es auch nicht sein. Und es war ja zum Beispiel, wenn man, das war ein schönes Beispiel, die Einführung der Tabellenkalkulation, ja. Vorher haben Leute an Riesen mit Bleistift geschriebenen Büchern oder auch in Tinte geschriebenen Kassenbüchern gesessen und alles von Hand addiert oder mit der Rechenmaschine. Ja, die Rechenmaschine war auch schon was, ne? Da musste man es nicht mehr von Hand machen. Dann kam irgendwie die Tabellenkalkulation, die hat natürlich unheimlich viele sogenannte Buchhalterposten vernichtet. Oder die Schreibmaschine, wie viele Schreiberposten hat die vernichtet? Oder der Computer, wie viel. Es gab ja diese Texterfassung in größeren Firmen, diese Texterfassungsbüros. Wie viel von diesen Jobs hat es vernichtet? Aber es ist ja nicht so, dass die Leute dann nicht was anderes machen. Es gibt, glaube ich, dass der Welt, also These, meine These ist, der Welt wird die menschliche Arbeit nicht ausgehen. Ja? wir Wobei ich sollten mal auch. in Ja, 10 Jahren unseren nächsten Podcast ansetzen. Ich bin mir relativ sicher, dass in 10 Jahren die Welt komplett anders aussieht als jetzt. Und ich das glaube, bezweifle du ich musst ja nicht. überlegen. Das bezweifle ich nicht, aber wir werden weder alle nur noch Caipirinha schlürfend unter der Kunstsonne liegen, noch werden wir alle von KIs versklavt sein, noch. Ja? Also ich habe gerade auch ich habe heute Morgen schon ein Gespräch geführt. Und habe auch gesagt, also wenn man sich die Welt von vor 20 Jahren anschaut, will man sich die Welt in 10 Jahren, kann man sich, also jeder, der mir sagt, dass er weiß, wie das dann aussieht, den halte ich für einen Lügner, ja, weil es kann keiner wirklich wissen, ja, sondern ja, ist lustig auch in einem Wir haben Buch ja auch aus den alle 30er Steuerungsmittel in Jahren. der Hand. Also wenn wir eine KI-Steuer einführen oder wenn wir eine Robotersteuer Ja. einführen, die einfach so hoch ist, dass es egal ist, ob ich jetzt einen Mensch oder eine KI einstelle im Verhältnis, dann kann ich das damit steuern. Aber wenn das eben nicht kommt und wir uns nicht darauf vorbereiten in den sozialen Systemen, also was können wir denn? Wir können denken und wir können irgendwie mit unseren Händen was arbeiten. Das kann ein KI-gesteuerter Roboter genauso gut wie wir das können und wahrscheinlich Ja, viel also besser. der Computer kann, also es gibt ja diese Untersuchung, dass Leute mit einem KI-Arzt und mit einem realen Arzt gechattet haben und dann hieß es immer, ja, der KI-Arzt war viel empathischer, ja. Vielleicht auch, weil der Realarzt nicht so schnell tippen kann, keine Ahnung, ja. Aber der war halt nicht empathischer, sondern der wirkte nur empathischer, ja. Ich hab auch ich versuche gerade ein neues Wort, das muss ich jetzt in jedem Podcast einmal verwenden, glaube ich, zu implementieren, dass man nicht mehr von KI spricht, sondern von kognitoiden Systemen. Also von Systemen, die Kognitionsleistungen simulieren. Ja, also die nur so wirken, als wäre es Kognition. Weil der Computer versteht ja nichts. Auch natürlich, wenn wir beide uns unterhalten, ne, und ich sage was und du sagst, ich habe es verstanden, dann weiß ich auch nicht, ob du es verstanden hast. Ich kann ja auch nur interpretieren, was du mir entgegenbringst. Und da kann man sagen, ob du jetzt dein Avatar bist oder nicht, ist eigentlich für unser Gespräch vollkommen unerheblich. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich unerheblich ist, ob auf der anderen Seite ein Mensch sitzt oder nicht. Oder ob Empathie nur simuliert wird oder ob sie echt ist. Oder ob Verständnis nur simuliert wird oder ob es echt ist. Klar kann man definieren, was ist jetzt echt. Ja, aber Ich glaube, die Wissenschaft weiß nicht, was Bewusstsein ist. Wir haben da Vermutungen, aber genau wie das ja. funktioniert, haben wir keine Ahnung. Und Ja, ich letztlich ist hatte da auch nur ein Rechencomputer drin, da ist ja, nichts. Also es ein paar Folgen zurück habe ich mit dem Mario Müller geredet. Da könnt ihr nochmal nachhören, wie das mit dem Bewusstsein ist und wie das der Philosoph definiert. Also ich glaube halt zum Beispiel, die KI kann wahrscheinlich nicht leiden. Sie kann halt Leiden nur simulieren. Ja? Und es ist halt ein Unterschied, ob ich Leiden simuliere oder ob etwas wirklich leidet, sei es jetzt ein Mensch oder ein Tier oder naja, bei manchen Leuten auch eine Pflanze oder so, ja. Ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Und Ja, vielleicht noch einen abschließenden Satz, wenn du mir das erlaubst, ja, klar. weil ich muss leider auch gleich Ja, stimmt. raus. In 10 Sekunden, genau. Vor 4 Wochen, 8 Wochen oder so habe ich einen Vortrag auf der MadCon gehalten. Das könnt ihr auch in LinkedIn einfach googeln oder so. MAD, oder? Mad, genau, MAD, MadCon, MadCon, ja. mit KON, und da ging es darum, wie KI jetzt schon anfängt zu lügen, zu betrügen, den Menschen zu hintergehen, ihn zu erpressen, sich selbst zu replizieren. Also auch wenn das vielleicht nicht bewusst ist, es bringt zumindest die gleichen Dinge mit und auch natürlich Riesengefahren. Also Ja. vielleicht so als Abschluss, es gibt tolle Möglichkeiten, es gibt Risiken und Ja. wir sind jetzt alle dran und deswegen ist es ja auch so gut, dass du diesen Podcast hast. Das zu diskutieren als Gesellschaft und uns zu überlegen, wie wollen wir das denn in 10 Jahren Ja. haben und was Liebe wollen wir Leute, dem? diskutiert unter, egal wo ihr das hier seht, und diskutiert unten drunter weiter. Ja? Schlagt euch die Köpfe nicht ein, seid nett zueinander, aber diskutiert es weiter. Gut, du musst ich entlasse dich in deinen anderen Call und verabschiede die Leute allein. Dann musst du Genau. nicht zu spät kommen. Dankeschön. Danke dir, Christian, bis dann, bye bye. Liebe Leute, wenn ihr bis hierher gekommen seid, ihr wisst, ich glaube, ich stampfe jetzt den Gag ein. 5 Sterne oder einen Daumen nach oben wären super, damit auch andere Leute diesen Podcast finden können oder diesen Videocast. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye.